Das schwedische Gedenkkomitee für großen Genossen Kim Jong-il und das französische Gedenkkomitee für den Führer Kim Jong-il wurden jüngst gebildet. Auch das Gedenkkomitee für großen Führergenossen Kim Jong-il wurde am 14. und 15. November jeweils in der Partei für Frieden und Einheit Russlands und in der KP, die Kommunisten von Russland, gegründet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il umfangreiche politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste zu organisieren.